سبيل الله نمضي في سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، ونعوذ به من بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، wir machen inshallah weiter in den Hadith. Von wem? Abdullah ibn Abbas, barakallahu fiik. Abdullah, wie heißt das Buch? Ahmad? جامع العلوم والحكم. Von wem? Ibn Rajab Qata Al-Hanbali, barakallahu fiik. Was ist dieses Buch, Hussein? Das ist von den 40 Hadith, also von den 40 Hadithen von Imam Nawawi und noch 10 dazu. Und erklärt. Und erklärt. Barakallahu fiik. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu mir, ja Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha, ihfadk. Ihfadillaha, tajiduhu tijahak. Iza sa'alta, fas'alillah. Wa iza sta'anta, fas'ta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Also, Abdullah ibn Abbas sagt, ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu mir, wahrscheinlich auf einem Radio, O Junge, ich lehre dir Worte. Bewahre Allah, bewahrt er dich. Bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe. Und wisse, dass wenn die Menschheit sich versammelt, damit sie dich mit etwas nutzen, so werden sie dich mit nichts nützen können, außer das, was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich mit etwas schaden, so werden sie dich mit nichts schaden, außer das, was Allah über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Blätter sind getrocknet. Und das ist die Überlieferung von wem? Ibn al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi überliefert das und er sagte Hadith und Hasan und Sahih. Und eine andere Überlieferung, die nicht al-Tirmidhi überliefert hat, sagt Abdullah ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allahi fir racha, يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Also bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der guten Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich niemals getroffen hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich niemals verfehlt hätte. Und wisse, dass die Geduld, dass der Sieg mit der Geduld ist und die Erlösung mit der Bedrängnis ist und mit der Schwierigkeit kommt die Erleichterung. Okay? Wir haben zuerst über das, Ihfadillaha, wie bewahre ich Allah, indem ich Allahs Grenzen bewahre. Darüber haben wir gesprochen in einem Vortrag. Der zweite Vortrag war, wie bewahrt Allah den Diener? Okay? Jetzt reden wir über Ihfadillaha tajidhu tujahak aw tijahak. Ibn Rajab rahimahullah sagt, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, Ihfadillaha tajidhu tujahak, wa fi riwaya amamak, معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Also, er sagt, die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, bewahre Allah, so findest du ihn vor dir, bedeutet, dass derjenige, der Allahs Grenzen bewahrt und seine Rechte, sich um seine, die Rechte von Allah azzawajal kümmert und beachtet, der findet Allah mit ihm in alle seine Zustände. Egal wo er hingeht, er umgibt ihn, yani beschützt ihn, unterstützt ihn, bewahrt ihn, leitet ihm recht und lässt ihn vortrefflich sein. Yani er trifft immer das Gute. Denn Allah sagt was? Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Allah ist mit den Gottesfürchtigen und diejenigen, die Gutes tun. Qala Qatada, man yattaqi Allaha yakum ma'a wa man yakun Allahu ma'a fama'ahu al-fi'atu allati la tughlab wal harisu alladhi la yanam wal hadi alladhi la yadhil. Qatada sagt, wer Allah fürchtet, der ist mit ihm. Das heißt, Allah ist mit ihm. Und derjenige, mit dem Allah ist, dann ist mit ihm die Gruppe oder ist auf der Seite, die niemals besiegt werden kann. Und mit ihm ist der Bewacher, der niemals schläft. Und der Rechtleiter, der niemals fehlgeleitet oder in die Irre gehen kann. Subhanahu wa ta'ala. Und einer der Salaf schrieb zu einem Bruder von ihm, amma ba'd, fa'in kana Allahu ma'ak, faman takhaf. Einer der Salaf schrieb zu einem Bruder, sagt, wenn Allah mit dir ist, wen fürchtest du dann? Wen kannst du fürchten? Ja? Wa'in kana alayka, faman tarju. Und wenn er gegen dich ist, auf wen willst du hoffen? Wenn Allah Azza wa Jalla mit dir ist, wen willst du fürchten? Wer kann dir was antun? Aber wenn Allah Azza wa Jalla gegen dich ist, an wen willst du hoffen? An Angela Merkel? Wallahi, die nutzt dir gar nichts. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقول موسى إن معي ربي سيهدين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. Das heißt, und dieses spezielle Beisammensein, dass Allah mit dir ist, das ist eine spezielle, die ist nur für die Gläubigen. Und wir erklären das gleich, inshallah. Ja? Ist diejenige, die genannt ist in der Aussage des Erhabenen zu Musa und Harun, habt keine Angst, ich bin mit euch, höre und sehe. Und die Aussage von Musa a.s. als Pharaon, ja, und seine Soldaten sie fast überholt hätten, ja, und sie standen vor dem Meer, und sein Volk sagte, inna la mudrakun, wir werden eingeholt, sagt, kalla, inna mai, Rabbi sayahdin, niemals, mit mir ist mein Herr, er wird mich recht leiten. Und die Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr, während sie in der Höhle war, auf der Hijra, ja, Abu Bakr, was denkst du über einen, über zwei, dessen dritter Allah ist? Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. So, wir erklären ganz kurz, inshallah, die Ma'iyya, das heißt die Beisammensein von Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, wie wir wissen, ist wo? Über den Himmel. Erhoben auf seinem Thron. Okay? Allah Azza wa Jal ist über den Himmel, erhoben auf seinen Thron. Der Beweis dafür ist was? Barakallahu fik. Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Noch ein Beweis? Die Sklavin, die Okay, der Hadith von der Sklavin. Ja? Ein Allah, er sagte im Himmel. Weiter? Noch ein Beweis, der ist ganz leicht. حتى كده ما اوكي ثم استوى على العرش. بارك الله فيك. نوخ اند بس سبح اسم ربي الاعلى. بس است الاعلى ده هوكست. So wenn Allah Azzawajal überall ist, kann er nicht der Höchste sein. Okay, es gibt viele, viele andere Beweise. Okay? Allah Azzawajal selbst ist wo? Erhoben über den siebten Himmel auf seinem Thron. Okay, aber Allah Azzawajal ist mit den Dienern überall. Mit was? Mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen. Das heißt, er sieht sie, er ist selbst nicht mit ihnen. Sondern, nicht wie die Jahmiyas sagen, sondern er ist mit ihnen, mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen. Okay? So sieht er, was die Diener tun, hört, was die Diener tun und weiß darüber Bescheid, was die Diener tun. Und für die Gläubigen gibt es eine spezielle Beisammensein. Und das ist die Beisammensein der Unterstützung, der Hilfe, Verhelfen zum Sieg, der Unterstützung und der Rechtleitung. Verstanden? Die drei Arten? Noch nicht ganz. Ha? Haben alle im Internet verstanden? Im Portok? Okay, Suleiman hat nicht verstanden. Noch einmal. Suleiman, hast du verstanden oder nicht? Kann nicht mit. Okay. Ja, Faruch, du bist der Einzige, der gerade nichts hört. Schreibt ihm inshallah, dass er der Einzige ist, der nichts hört. Noch einmal. Es gibt drei Arten von Allah Azza wa Jal. Es gibt zwei Arten von Beisammensein. Allah Azza wa Jal selbst, Allah selbst ist wo? Über den Himmel erhoben auf seinem Thron. Ar-Rahmanu, al-Arshi. Stawa, das ist eine Aqida-Sache. Aber seine Weite und seine Höhe widerspricht nicht seiner Nähe. So ist er nah in seiner Höhe und hoch in seiner Nähe. Verstanden? Das heißt, er ist erhoben, ganz hoch, aber gleichzeitig ist er mit seinen Dienern, mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen. Das heißt, er sieht, was alle Menschen tun. Er weiß, was die Menschen tun. So wie Allah zu Harun und Musa gesagt hat, innani ma'akum, ich bin mit euch, ha? Höre und sehe. Nicht selbst ist er mit ihnen, sondern mit seinem Hören und mit seinem Sehen. Okay? Das heißt, Allah sieht, was alle Welten machen, was alle Menschen und Djinn machen. Und er hört das und er weiß darüber Bescheid. Und die Gläubigen, die Mu'minin, die haben eine spezielle Beisammensein. Das ist die Beisammensein der Unterstützung. Das heißt, er ist mit ihnen, unterstützt sie, hilft ihnen und leitet sie recht. Verstanden? Verstanden, Suleiman? Okay, Alhamdulillah. Okay? So ist dieser spezielle. Ich sage, Allah ist erhoben über seinen Thron. Ich habe nicht gesagt, Allah ist auf seinem Thron. Ich habe gesagt, Allah ist erhoben auf seinem Thron. Okay? Okay. So ist dieses spezielle Beisammensein erfordert was? Das ist die Beisammensein der Unterstützung und der Beihilfe und der Bewahrung und der Hilfe. Ja? Das heißt, Allah Azza wa Jal ist für die Gläubigen, mit ihnen, hilft ihnen, bewahrt sie, beschützt sie, unterstützt sie. Ja? Das ist eine andere Beisammensein als die Beisammensein, die Allah Azza wa Jal genannt hat in seiner Aussage in Surat al-Mujadala, wo er sagt, wartet, lest das mal vor. Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, also drei Leute, außer dass er ihr Vierter ist, also Allah Azza wa Jal. Und keines zwischen fünfen, außer dass er ihre sechster wäre und auch nicht weniger und auch nicht mehr als diese Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Okay? Das ist, welche Beisammensein ist diese? Ist das für die Gläubigen oder die Allgemeine? Was heißt? Allgemein. Barakallahu fik. Das ist die allgemeine Beisammensein. Allah sagt, es gibt kein vertrauliches Gespräch. Keine Menschen versammeln sich in einer Ecke und schließen alle Türen und reden über etwas Geheimes, außer dass Allah mit ihnen ist, er hört und sieht. Das heißt, er ist mit ihnen mit was? Mit seinem Hören, mit seinem Sehen. Verstanden? Verstanden? Okay. Was sind die anderen Eigenschaften? Es sind ja mehrere Eigenschaften. Er hört, sieht und so weiter. Ja, nee. Alles. Natürlich, er ist mit ihnen, er weiß das, ganz genau, was sie... Die drei aufgezählt sind. Ja, weil die drei die Haupteigenschaften sind. Für, ja, wenn du über etwas, ja, ich will nicht sagen, dass man, ich will hier unterscheiden zwischen was, zwischen, dass die Menschen verstehen, Allah selbst ist nicht bei ihnen. Ja. Okay? Ja. So wie die, wie diese von Millet sagen, Allah ist überall und so weiter. Ja? Bitte. Kann man sagen, dass mit den Eigenschaften überall ist? Nein, er ist mit seinen Eigenschaften mit den Menschen. Okay? Das heißt, Allah hört und sieht und weiß darüber Bescheid, Wissen beinhaltet schon alles andere. Okay? Was die Menschen tun. Okay? Allah hört, sieht und so weiter. Okay? Die anderen Eigenschaften natürlich genauso. Okay? Das ist aber hier nur zu unterscheiden, dass man sagt, Allah ist nicht selbst mit den Menschen, sondern mit seinen Wissen, mit seinem Wissen und Eigenschaften und Hören und Sinn und so weiter. Okay? Mit allen Eigenschaften, es gibt Eigenschaften, die nicht unbedingt, ja, deswegen will ich dieses Wort mit allen Eigenschaften nicht verwenden, weil es gibt Eigenschaften von Allah Azza wa Jal, die nicht unbedingt mit Menschen was zu tun haben. Verstanden? Das heißt, Allah Azza wa Jal ist nicht mit ihnen mit seiner Gesetzgebung. Verstehst du, was ich meine? Allah Azza wa Jal ist nicht mit ihnen mit seiner Schöpfung. Das ist ja auch eine Eigenschaft. Verstanden? Aber er ist mit ihnen mit den Eigenschaften, die für sie geeignet sind. Er ist mit ihnen mit seiner Lenkung. Ja. Er ist mit ihnen mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen und so weiter. Okay? Und das sind vor allem die Eigenschaften, die im Koran genannt wurden. Deswegen halten wir uns an das, was der Koran erwähnt hat. Okay? Barakallahu fikum. Also das ist nicht die spezielle Beisammensein. Ist für wem? Nur für wem? Für die Mu'minin. Das ist die spezielle Beisammensein der Unterstützung, der Beihilfe und so weiter und so fort. Die andere Beisammensein, die allgemeine, dass Allah über alles Bescheid weiß, ist für alle, egal ob er Mu'min ist oder Kafir. Und auch, das ist das gleiche, wie Allah in Surat Nisa, Vers 108 sagt, وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Das heißt, sie schämen sich vor den Menschen und verstecken sich vor den Menschen, während sie Kufr reden oder während sie Schirk reden oder während sie Nifaq reden. Ha? Sie verstecken sich vor den Menschen, aber verstecken sich vor wem nicht? Vor Allah Azza wa Jal. Obwohl er mit ihnen ist, als sie das sagten, verstecken, womit er nicht zufrieden ist. Verstanden? Okay. فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. Das heißt, diese allgemeine Beisammensein erfordert was? Erfordert, dass er darüber weiß, sein Wissen, und er sieht, was sie tut, und beobachtet, was sie beobachtet ihre Taten. Das heißt, Allah Azza wa Jalla, wenn er diese Beisammensein erwähnt im Koran, so damit er die Menschen vor ihm fürchten, damit die Menschen vor ihm fürchten, subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, Allah Azza wa Jalla sagt was? Verfirru ila Allah, subhanallah. Weil etwas, wenn du irgendwas auf der Welt vor irgendwas dich fürchtest, fliehst du vor ihm. Aber wenn du Allah Azza wa Jalla fürchtest, fliehst du zu ihm. Subhanallah. Wal-Ma'iyyatul Ula, das heißt, das spezielle Beisammensein, erfordert, dass Allah Azza wa Jalla den Diener beschützt und bewacht und unterstützt. So, wer Allah Azza wa Jal bewahrt und seine Rechte beachtet, der findet ihn vor ihm und mit ihm auf jeden Fall. So kann er sich mit ihm trösten. Also ich tröste mich, dass Allah Azza wa Jal mit mir ist. Und er verzichtet mit Allah auf die Menschen, auf die Geschöpfe. Wenn Allah Azza wa Jal mit dir ist, kannst du auf alles verzichten. Auf alle, brauchst du niemanden. Okay? Wie in der Hadith, أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. Der beste Iman ist was? Dass der Diener weiß, dass Allah mit ihm ist, egal wo er ist. Ein Hadith. Okay? وروي عن بنان الحمال أنه دخل قرية دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش فهتف به هاتف لما تستوحش أليس حبيبك معك. Das heißt, einer von den Salaf ist auf der Wüste gewesen und hat dann Angst bekommen. Dann hat er einen Rufer gehört, der ihm sagt, warum hast du Angst? Ist dein Geliebter nicht mit dir, also Allah Azza wa Jal? Okay? Und zu einem anderen wurde gefragt, hast du gar keine Angst? Und ist das nicht einsam, wenn du alleine bist? Er sagte, wie soll ich einsam sein? Ja, wo er sagt, also Allah, ich sitze mit dem oder ich bin mit dem, der mich erwähnt, gedenkt, ja nicht? Und zu einem anderen wurde gesagt, wir sehen dich alleine. Er sagte, derjenige, mit dem Allah ist, wie kann er alleine sein? Okay? Und zu einem anderen wurde gesagt, hast du keinen, der dich tröstet, der dich, ja nicht? Okay? Er sagte, oh ja, sagte, wo ist er? Dann hast du keinen Partner, einen Gesprächspartner, hast du keinen, der dir diese Einsamkeit wegnimmt? Ja? Er sagt, oh ja, sagt, wo ist er? Er sagte, vor mir und mit mir und hinter mir und auf meiner Rechten und auf meiner Linken und über mir und über mir. Okay? Verstanden? Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, kenne Allah in der guten Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit, bedeutet, wenn der Diener Allah azza wa jalla fürchtet und seine Grenzen bewahrt und seine Rechte beachtet in der Zeit, wo es ihm gut geht, dann kennt er Allah damit. Ja? Dadurch kennt er dann Allah. Und dann ist zwischen ihm und seinem Herrn eine spezielle Bekanntschaft. Okay? Dann kennt ihn Allah in der harten Zeit. Okay? Und dann errettet er ihn und beschützt ihn in dieser schwierigen Zeit. Okay? So, wir müssen verstehen, dass wenn du Allah Azza wa Jal nicht, denn viele Menschen, wenn ihnen Katastrophen passieren, auf einmal siehst du ihn in der Masjid. Auf einmal fängt er an zu beten. Auf einmal fängt er an, Gutes zu tun. So wie die Mushrikin. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يَلَّا لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُنَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Das heißt, wenn sie damals in den Volk, yani in den Schiffen gestiegen sind und die Wellen und so weiter, haben sie Dua mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas gemacht. Allah Azza wa Jal. Wenn er uns davon rettet, werden wir von den Frommen sein. Wenn er sie aber dann errettet, idahum yushrikum, machen sie Schirk. Und subhanallah, das habe ich wallahi al-azim gesehen. Es gibt ein Gericht, wo wir waren, wenn du zu Gericht geführt wirst, von Hauptgebäude, yani es gibt das Hauptgebäude ist das Gericht. Und es gibt dann nebenbei gleich, ist das Gefängnisgebäude. Du wirst geführt und dann kommst du ins Gerichtsgebäude und bis deine Gerichtsverhandlung beginnt, wartest du in einer Wartezelle. Und subhanallah, die Gefangenen schreiben auf die Wände so Sachen. Wände sind voll, yani, mit Sachen, die geschrieben sind. Uqsim billah. Du siehst sehr selten das Wort Jesus. Ich will nicht sagen kaum. Yani, ich habe es nicht gesehen. Aber damit nicht, yani, verstanden? Wallahi, es ist, oh Gott sei mit mir. Oh Allah, du bist der Einzige. Oh Gott, du bist der Einzige. Nur du kannst mir helfen. Jetzt auf einmal? Wallahi, viele von denen sogar ziehen ihre Kreuze ab. Die ziehen das weg. Die wissen, dass das Batel ist. Da findest du kaum jemand, der sagt, oh Jesus, rette mich. Ja? Auf einmal kennen sie Allah in der harten Zeit. Ja? Subhanallah. Da kannte ich einen. Der war mit mir in der Zelle. Möge Allah ihn recht leiten. Ein Türke. Der hat Verhandlung gehabt, Anhörung. Anhörung, das bedeutet, er geht zu Gericht zur Anhörung, es wird dann entschieden, ob er vorzeitig entlassen wird oder nicht. So und so, komm bete. Nein. Komm bete, nein. Bete, nein. Bete, nein. Wallahi du. Dann immer wieder Ermahnungen, hat vielleicht ein Gebet mitgebetet, dann wollte er nicht mehr. Die ganze Zeit Bushido, das gehört. Subhanallah. Wisst ihr, an dem Tag, wo er die Anhörung hatte, normalerweise, bis er aufsteht, ja, ich stehe auf, bete, mach mir einen Tee und er schläft stundenweit. Wallahi, er hat die ganze Nacht damit verbracht, also fast die ganze Nacht im Gebet, Koran zu lesen, Azkar zu lesen, gerne, ich will 5-6 Stunden lang so. 5-6 Stunden lang hat er nur damit verbracht, indem er Koran liest, ha? Und Allah Azza wa Jal bittet. Ja? Und dann ist er, und du hast, ja, nee, ich bin dann auf. Zur Anhörung gegangen. Und Allah Azzawajal hat ihm das gegeben. Es wurde entschieden, dass er vorzeitig entlassen wird. Wisst ihr, was dann war? Kommt zurück, ja, Fulan. Salat al-Dhuhr. Na, brauche ich nicht mehr. Wallahi, so wortwörtlich. Sagt er mir, brauche ich nicht mehr. Bushido voller Lautstärke und tanzt und. Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, Wallahi, ich schwöre dir bei Allah. Allah Azza wa Jal wird das, was er dir gegeben hat jetzt, zu einem Fluch über dich machen. Das wird ein Grund für dein Verderben sein. Wisst ihr, was war? Subhanallah. Er ist rausgegangen, nach Hause. Nach 20 Tagen war er wieder drinnen, mit einer neuen Verhandlung. Und das Problem war, dass er vorzeitig entlassen wurde, wurde zu einem Fluch über ihn. Warum? Wenn du vorzeitig entlassen wirst, die Reststrafe, das wird nicht einfach so weggelöscht, sondern das bleibt auf Bewährung. Und er hat noch 6 offene Bewährungen, noch offen, aber die waren noch zugemacht, Jani. Wenn er was macht, werden 6 offene Bewährungen und diese Bewährung aufgemacht. Und wisst ihr was? Dieses Mal war er wirklich unschuldig. Ja, das ist die lustige Sache. Einer hat ihm was gemacht, er hat ihn geschlagen, dann ist der andere zur Polizei gegangen, hat gesagt, er verkauft wieder Drogen und hat ihm was in die Schuhe geschickt. Fertig war's. Wisst ihr, wie viel er bekommen hat? Mehrere Jahre. Seht ihr? Wallahi, alladhi la. Mit wem willst du spielen? Mit wem willst du spielen? Mit Allah Azza wa Jal? Ein Bruder wollte ihn schlagen. Ich habe gesagt, lass ihn. Inna Rabbaka Labil Mirsad. Allah ist auf der Lauer. Allah. Er spielt mit Allah. Der andere kommt. Schaut den Jahl an, subhanallah. Den Jahl. Er sagt, hast du den neuen Lied von Sido gehört? Sagt, du weißt ganz genau, dass ich sowas nicht höre, im Gefängnis drinnen. Er sagt, der erwähnt Allah, der ruft zum Himmel. Ich höre mir das an. Ja, nee, besser wäre, er hätte das nicht gemacht, ja. Er macht Yani, klar und deutlich im Kufr, er sagt, ich rufe zum Himmel, der Himmel muss warten. Ich rufe nach oben, der Himmel muss warten. Und der findet, yani, er dachte, das ist der Wild, jetzt dieser Jahil. Alhamdulillah. Subhanallah, was passiert mit diesem Hund? Ha? Er geht nach, es gibt einer der größten Festivals in Europa und einer, bei dem die Stars sozusagen am meisten Geld verdienen, ist in Wien das Donauinselfest. Es ist eine ganz große Insel, eine Donauinsel, und da kommen bis zu drei bis sechs Millionen Menschen. Nur für Subhanallah. Es ist gut für dein Geschäft dort. Auf jeden Fall. Ja, wir sind immer gegangen. Auf jeden Fall. Ach, die Leute dort. Du brauchst gar nichts zu machen. Allah muss sein. Auf jeden Fall. Der geht hin und wartet. Und das ist jetzt seine Durchstart und bla bla bla, yani, dass er jetzt dieses Album verkauft und so weiter. Wisst ihr, was passiert? So, als er angefangen hat, auf der Bühne zu kommen, nur hat es angefangen zu regnen. Das kannst du dir nicht einmal vorstellen. Die Menschen sind bis so über die Knöchel im Regen gestanden. Dann hat es geblitzt, hat ihm die ganze Anlage, diese Musikanlage, zerstört. Du spielst mit Allah, du willst mit Allah spielen, Allah, er vernichtet dich. Und er hat ihn noch nicht vernichtet. Das ist nur so ein kleiner, eine kleine Erinnerung. Ja, möge Allah ihm recht leiten oder vernichten. Nein, der Vortrag ist nicht auf Wien, Alhamdulillah. Was hast du von Wien gehört? Ah, du kommst aus Wien, ich bin auch ein Wiener. Allah ist da. Ja. Ah, okay, inshallah. Na dann halt die Ohren steif. Allah ist da. Inshallah. So, man muss verstehen, dass man Allah mit Allah nicht spielen kann. Es geht nicht, dass ein Mensch, wenn es ihm gut geht, kennt Allah überhaupt nicht, und wenn es ihm schlecht geht, auf einmal kennt Allah. Und umgekehrt nicht. Wir sind im Gefängnis, zum Beispiel gestern zu einem, sagst du, warum betest du nicht? Er sagt, ich schäme mich vor Allah, jetzt geht es mir schlecht und auf einmal soll ich beten? Nein, ich bete, wenn ich rauskomme. Ja, das ist auch von der Täuschung von Iblis, alayhi lanatullah. Ja? Denn, woher willst du wissen, dass du überhaupt vom Gefängnis rauskommst? Ja, er kommt auf jeden Fall raus. Aber wie ist die Geschichte? Ob er auf Füßen kommt oder getragen wird. Subhanallah. So möge Allah azzawajal uns von denen, die ihn in jeder Situation kennen, die seine Grenzen bewahren und die immer auf seine Rechte achten, und möge Allah azzawajal uns von denjenigen sein lassen, die sein Tawhid verwirklichen und für die Unterstützung seiner Umma und seiner Religion arbeiten, und möge Allah azzawajal von uns, uns von denjenigen sein, die er liebt und die ihn lieben, die demütig über die Gläubigen sind, stolz über die Kuffar, yujahiduna fi sabilillahi, wa la yakhafuna lawmata la'im, und möge Allah azzawajal uns die Shahada fi sabilillahi gewähren, und möge Allah azzawajal uns die Shahada fi sabilillahi gewähren, und möge Allah azzawajal unsere Schwestern, Umm Sayfillahi al-Ansariya, Umm Ubaida, und alle unsere Schwestern und Brüder und Mashaykh und Sheikh Muhammad al-Mahdis und alle Mashaykh befreien, und möge Allah azzawajal uns auf seine Religion befestigen, bis wir ihn treffen und er mit uns zufrieden ist. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakum Allah. بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء عزمنا عزم الربا لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء أن نكون جبناء أن نكون جبناء